Da kommen die Herren Lipizzaner, wo koppel, wo koppel, wo koppel, kopp, kopp. Viel schöner als so unser Ahner. Du Opel, du Opel, du Opel, stopp, stopp. Wenn diese Kleinwagenproleten sich einmal hinaufsetzen täten, sie wären doch etwas betreten von so viel PS und Noblesse. Die Herren Lipizzaner sind kreidig, die Wasserfallmähnen sind seidig, das Bronzepferd vom Denkmal schielt neidig, egriert, patiniert und ganz bös. Heut tanzt ihr mit lächelnden Mienen, aus Zimmerln, aus Zimmerln, aus Zimmerln der Burg, vor Leuten, die's gar nicht verdienen, ihr Schimmerln, ihr Schimmerln, ihr Schimmerln der Burg. Das tänzelt, das trippelt und kreiselt, das steht wie aus Marmor gemeißelt und höchstens von Ehrgeiz gegeißelt. Beamte der Kunst, doch Elite. Die Herren Philharmoniker, Eisen. Das Opernballett mag man preisen, Wiens singende Knäblein, die reisen, hier lebt man im spanischen Tritt. Die Ahnfrau schon trat höchste Schule, so zierlich, so zierlich, so zierlich und nett, und war des Bucephalus Buhle, natürlich, natürlich, natürlich diskret. Urenkel als lautloser Esser, die Tafeln, so schmeckt's ihnen besser, den Hafer mit Gabel und Messer, der Oberbereiter serviert. Sie wiehern sehr selten, sie flüstern und tuscheln mit Rosenquarznüstern im Stall, wenn die Stunden verdüstern, was jüngst zur Barockzeit passiert. Wo sind sie, die harpfeschen Rapperln? Im Prater, im Prater, im Prater, fort, fort. Man ging ihnen scharf auf die Kapperln, ratata, ratata, ratata, fort, fort. Im Ellbogentechnikgewimmel vermögen nur Elfenbeinschimmel, die Bröseln, die Splitter und Krümel der Tradition zu bewahren. Die Vornehmheit wird nicht geheuchelt, die Schimmel sind heut noch geschmeichelt. Uns hat Kaiser Joseph gestreichelt. Nie sollt ihr den Namen erfahren.